Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich lese jetzt eine Geschichte aus meinem Buch, Die schlechteste Hausfrau der Welt. Meine Geschichte heißt Keine passive Hausarbeit. Und es geht um Märchen. Seid ihr bereit? Mein Kumpel Jens ist heute wieder vorbeigekommen, weil er babysitten will. Naja, vielleicht ist Will hier ein bisschen übertrieben, aber er ist bereit, das zu machen, was mich total freut. Ja, Jens zeigt sich sehr überrascht, dass ich Baby Leo gerade ein Märchen vorlese. Meinen Kindern habe ich nie Märchen vorgelesen, sagt er stolz. Die Armen, sage ich gleichgültig. Er guckt mich unsicher an, aber Jacinta, sagt er, ich dachte, du, gerade du als Überfeministin, würdest diese altmodischen, sexistischen Geschichten ablehnen. Das sind so schlechte Rollenbilder, die den Kindern dort vermittelt werden. Die Prinzessinnen sind so passiv, machen nur Hausarbeit und machen das sogar gerne und warten darauf, dass sie gerettet werden von so einem Prinzen. Jenses Einstellung gegenüber Märchen und den Rollenbildern, die sie vermitteln, finde ich nicht besonders original oder ungewöhnlich. Die Idee, dass Märchen sexistisch sind, vielleicht sogar frauenfeindlich, das ist weit verbreitet. Im Dezember 2012 sagte zum Beispiel sogar die damalige Frauenministerin Christina Schröder, dass sie Grimms Märchen für sexistisch halte. Da gibt es selten eine positive Frauenfigur, sagte sie im Interview mit der Welt. Und deswegen hatte sie vor, auch, ich habe hier in Klammern eine Ausrufezeichen gemacht, auch andere Geschichte mit anderen Rollenbildern vorzulesen. Der Shitstorm, der darauf folgte, war genauso sinnlos wie vorhersehbar. Da sie im selben Interview gewagt hatte zu sagen, dass sie das N-Wort nicht laut vorlas, brach Deutschland in kollektiver Empörung aus. Es war echt lächerlich, muss ich sagen, sogar als Märchenfan, sogar für deutsche Verhältnisse. Denn wer, bitteschön, liest seinen Kindern nur Grimms Märchen vor? Sogar jemand, der nur Märchen vorliest, würde ab und zu Andersen oder russische Volksmärchen vorlesen, nur zur Abwechslung. Und es liest niemand nur Märchen vor. Alle Eltern lesen auch manchmal Bobo, Conny, Julia Donaldson, wo die wilde Kerlen wohnen. Es wäre genauso albern, nur Märchen zu lesen, wie nur bei McDonald's zu essen oder nur Britney Spears zu hören. Und dass eine Familienministerin das mag, was sie ihren Kindern verschiedene Vorbilder geben möchte, ist das echt so empörend. Die Menschen sind so dumm, ne? Es gibt so, wir sind wie Hunde, ne? Du nimmst den Stock und du schmeißt es hin, dann der Hund rennt und rennt, und es sind bei den Menschen auch so leicht, ne? Man muss nur sagen, ich finde das N-Wort schlimm, und dann alle reagieren. Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, ich finde das N-Wort tatsächlich schlimm, aber sogar wenn ich wäre ein kleines bisschen rassistisch und ich wäre so ein kleines bisschen dafür, dass es das ein Wort noch gibt, würde es mir total egal sein, wenn jemand das nicht vorlesen möchte. Ne? Es wäre mir nie so wichtig, aber naja. Ich trinke jetzt einen Wein und lese weiter. Die britische Schauspielerin Keira Knightley hat auch eine ambivalente Beziehung zu Märchen. Sie hat nicht alle Märchen aus dem Kinderzimmer verbannt, aber Aschenputtel und die kleine Meerjungfrau schon. Ich bin sehr vorsichtig mit Märchen bei meinem Kind, weil ich die Botschaft nicht mag, die sie vermitteln, erklärte sie 2019 USA Today. Und in einem Bustle.com-Artikel, Five Ways Fairy Tales Affected You Without You Even Realizing It, von 2016, behauptete die Journalistin Claire Warner, dass Märchen uns mehr beeinflusst hätten, als wir es wahrnehmen. Während Männer im Märchen ihren Wert beweisen, indem sie zeigen, dass sie körperlich stark sind, auf Gralszüge gehen oder Glasberge erklettern, bleiben den Frauen nur typisch weibliche Aktivitäten wie Kochen oder einfach nur rumsitzen und schön aussehen. Vielleicht scheint das gar nicht so wichtig, aber in einer Welt, in der Frauen die meiste Hausarbeit machen, ist es nicht gerade hilfreich, diese Vorstellung so mit Märchen zu unterstreichen. Der Hauptvorwurf an Märchen ist also, die Frauen und Mädchen in Märchen sind passiv, machen nur und gerne Hausarbeit und warten darauf, von einem Prinzen gerettet zu werden. Also den Vorwurf von Frauenfeindlichkeit finde ich ziemlich fair. Die böse Stiefmutter, die Königin, eigentlich eine Hexe, die Babys frisst, so wie bei den 3 Raben oder 12 Schwänen. Das ist noch schlimmer als der frauenfeindlichste Mist, mit dem jemals in der Boulevardpresse eine Hartz-IV-Mama oder sogar Meghan Markle beworfen wurde. Und der Tod der Königin in Schneewittchen, gewalttätiger und hässlicher als Quentin Tarantinos schlimmste Fantasien. Sie muss auf der Hochzeit ihrer Stieftochter mit dem Prinzen in eisernen Schuhen im Feuer tanzen. Sie tanzt in ihren Tod, ne? Denk daran, 3 Tage lang, glaube ich, tanzt sie in den Tod. Ist echt ein hartes Bild, ne? Ob die Tatsache, dass die Protagonistinnen in Märchen meistens hübsch oder sogar schön sind, an sich sexistisch oder frauenfeindlich ist, weiß ich nicht. Wenn nicht hilfreich, ist jedenfalls, dass schön und brav immer gleichgesetzt wird und schön und blond heißt in englischsprachigen Märchen beides fair, was ich als rassistisch, aber nicht als sexistisch empfinde. Ich finde es aber ein bisschen unfair, das Märchen an sich vorzuwerfen. Niemand hat uns verboten, unseren Kindern indische oder andere Märchen vorzulesen. Märchen sind also sicherlich nicht unproblematisch, aber zu sagen, dass die Protagonistinnen passiv sind und gerne Hausarbeit machen, während sie auf einen Mann warten, der sie rettet, das ist ziemlich unfair. Mag Aschenputtel etwa gerne ihre Hausarbeit? In der Disney-Version vielleicht, aber eigentlich geht es in dieser Geschichte darum, dass sie ihre Hausarbeit gerade nicht machen will, sondern zum Ball gehen, tanzen, schön sein. In der englischen Version Caporushes ist sie sogar gar nicht passiv, sondern schmeißt absichtlich einen Ring, den der Prinz ihr geschenkt hat, in die Brühe. Und ich finde, dass in vielen Märchen, in denen Protagonistinnen Hausarbeit machen müssen und eigentlich ungern machen, sie diese Hausarbeit sehr unpassiv nutzen, um sich zu befreien von der Armut, aus dem Elend oder manchmal sogar aus einem echten Turm. Mein Lieblingsmärchen ist zweifellos Rapunzel, ein Märchen, in dem Schwangerschaft 2-mal vorkommt, in der ursprünglichen Version 3-mal. Aus Heißhunger verkauft Rapunzel schwangere zukünftige Mutter das neugeborene Baby an die reiche Hexe, die nebenan wohnt und Salate zieht. In der ersten Version der Geschichte, die die Grimms veröffentlichten, findet die Hexe heraus, dass Rapunzel mit einem Mann geschlafen hat, weil das Mädchen sie fragt, warum ihre Taille so dick geworden ist. In der Version, die wir unseren Kindern vorlesen, unterläuft Rapunzel nur noch ein freudiger Versprecher. Sie verplappert sich. Und als der Prinz und Rapunzel sich wiederfinden im Wald, hat sie Zwillingsbabys auf der Hüfte. Vielleicht ist das Wort Vorkommen her ein bisschen übertrieben, aber wer Zwillingsbabys trägt, hat auch geboren, alleine im Wald. Ich finde nicht, dass Rapunzel brav und passiv auf Rettung wartet. Ja, eingesperrt im Turm, bevor sie den Prinzen kennenlernt und dadurch Männer und ihre eigene Sexualität, weiß sie gar nicht, dass sie befreit werden kann oder soll. Aber sofort, nachdem sie den Prinzen kennengelernt hat, macht sie mit ihm gemeinsame Pläne darüber, wie sie sich befreien konnte. Und dann benutzt sie Hausarbeit, ihre Nähe und Fleischkunste, um jeden Tag ihrem Ziel von Freiheit näher zu kommen. Okay, es stimmt. Der Prinz hätte ihr einfach eine Holzleiter bringen sollen, um ihre Flucht ein bisschen zu beschleunigen. Und es stimmt, dass sie jeden Tag auf seine Ankunft warten muss, um mehr Seide zu bekommen, um weiter an ihrer Flugstrickleiter zu arbeiten. Sie ist also auf ihn angewiesen. Es ist ein doofer Plan, aber kein passiver. Und ich finde, wer alleine im Wald gebärt und sich und seine Kinder von Früchten und Nüssen ernährt, ist nicht passiv. Hier wird traditionell Weibliches von einer gefangenen Frau genutzt, um sich aus ihrem Gefängnis zu befreien. Wegen ihres Fehlers wird sie nicht befreit, sondern aus ihrem Turm verließ verbannt. Und ich finde auch nicht, dass der Prinz sie rettet, so gar nicht. Sie rettet ihn, indem sie ihm sein Augenlicht wiedergibt mit ihren Salztränen. Sie rettet ihn viel mehr, als er sie rettet. Und ich vermute, dass alle, die glauben, die Protagonistinnen in Märchen seien passiv, einfach die Handlung von Rapunzel vergessen haben. dass man traditionell weibliche Arbeit benutzen kann, um sich zu befreien, kommt auch in Hänsel und Gretel vor. Eins von vielen Märchen ohne Prinzessin übrigens. Hänsel und Gretel ist unglaublich frauenfeindlich. Warum will die Hexe Hänsel und nicht Gretel essen? Ist krank, oder? Warum? Ich finde das so krank. Ich habe das immer komisch gefunden. Ich weiß nicht, ich komme mir komisch vor, wenn ich das vorlese zu dem Kind. Weil, was soll das? Sie frisst keine Mädchen? Oder was soll man da denken? Und die Tatsache, dass die Stiefmama vorschlägt, die Kinder sterben zu lassen und der Papa macht mit, ist moralisch unschuldig. Das finde ich sehr fragwürdig. Ne, dass der Papa unschuldig ist, obwohl er mitmacht. Wie viel Macht hat diese Frau denn über ihn? Ich denke jetzt, an diese Lüge von Jerome Boateng, ne, dass er sagt, oh, sie hat mich erpresst, ne? Das ist unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Eine Frau hat keine so viel Macht über einen Mann. Ein Mann entscheidet immer. Dieser Mann hat mitentschieden, die Kinder im Wald zu verlassen. Ich finde das, du kannst nicht die Schuld an jemanden abgeben, wenn du mitmachst bei sowas. Wie viel Macht hat diese Frau denn über ihn? Ich finde ihn eigentlich schlimmer als die Stiefmutter. Es ist sein Fleisch und Blut, das er versucht zu töten. Er ist derjenige, der versagt in seiner Elternrolle. Die letzte Seite von Hänsel und Gretel macht mich immer sehr wütend, wie er sich freut, seine Kinder mit geklautem Gold und geklauten Juwelen zu sehen. Und wenn sie ohne finanzielle Absicherung nach Hause zurückgekehrt wären, würde er vielleicht nochmal einen Spaziergang organisieren oder was? Arschloch, echt, ey. Ja, ich hasse den Papa aus Hänsel und Gretel. Ich hasse ihn. Aber ist Gretel passiv? Ich mag diese Geschichte trotz des Fake Happy Ends deswegen so sehr, weil die Kinder gar nicht passiv sind, sondern immer am Tricksen. Hänsels Idee mit den Steinen ist so gut, die Idee mit dem Knochen noch besser. Aber Gretels Idee, so zu tun, als ob sie Basic Household Tasks nicht drauf hatte, ist einfach genial. Auch Gretel mag nicht gerne Hausarbeit und sie wartet nicht darauf, dass ein Mann oder ein Prinz sie rettet. Sie benutzt die Tatsache, dass sie Hausarbeit machen muss, um sich selbst zu befreien und um ihren Bruder zu retten. Und vielleicht ist es brutal und frauenfeindlich, die Hexe im Ofen zu verbrennen. Aber ich muss zugeben, mein feministisches Herz findet es trotzdem gut. Wir können die Protagonistinnen in Märchen auslachen dafür, dass sie nur Hausarbeit machen. Oder wir können anerkennen, dass sie oft so viele Skills, so viele Fähigkeiten in diesen Sachen haben, dass sie dadurch auffallen. Die Baba Yaga-Geschichten sind sicherlich frauenfeindlich in ihrer Darstellung von Stiefmüttern, die Hexen als Schwestern haben und absichtlich ihre Stieftochter deswegen dorthin schicken, wenn der Mann weg ist. Aber die Arbeit, die das Mädchen macht, ist schwere körperliche Arbeit und sie mag sie nicht gern. Genau wie Aschenputtel muss sie Körner sortieren. Sie mag es nicht gern und wird dafür belohnt, dass sie es trotzdem gut macht und auch ein gutes Herz hat. Mein zweitliebstes Märchen ist die englische Version von Rumpelstiltskin. In deutschsprachigen Rumpelstiltskin prahlt ein Müller, nur weil er angeben will, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen können. Hier sieht man, dass Hausarbeit nicht unwichtig ist, sondern dass sich die Geschichte darum dreht. Er gibt an mit den Fähigkeiten, mit den Hausarbeitsskills seiner Tochter und bringt sie dadurch in Lebensgefahr. Ich finde auch, dass die Müllers Tochter bzw. neue Königin später für ihre Rettung selbst verantwortlich ist. Die englische Version ist fast genau gleich, fängt aber lustiger an. Die böse Fee heißt Timtattot. Timtattot ist unsere Rumpelstiltskin. Eine Frau backt 5 Kuchen, 5 Pies, ne? Und ihre Tochter frisst sie alle an einem Tag weg, aus einem doofen Missverständnis, aber auch, weil sie gierig ist, denke ich. Die Mama ärgert sich, und welche Mutter kann das nicht nachvollziehen, und versucht, ihren Frust loszuwerden, indem sie ein wütendes Spottlied über ihre Tochter singt. My daughter has ate 5 pies today. Ich weiß nicht, wie diese Melodie ist. Ich stelle mir nur das so vor. Ein König läuft zufälligerweise an ihrem Garten vorbei, hört das Lied und fragt, was singst du da? Die Mutter schämt sich zuzugeben, wie viel ihre Tochter an einem Tag gegessen hat und singt jetzt My daughter has spun five skeins today. My daughter has spun five skeins today. Allein wegen der unnatürlichen Fähigkeit dieser Tochter, auch wenn es eigentlich gelogen ist, fängt die ganze Geschichte überhaupt erst an. Ich finde es sehr wichtig zu betonen, wer 5 Kuchen an einem Tag wegfressen kann, ist nicht passiv. Die Ablehnung von Märchen ist angeblich eine feministisch begründet, und ich finde auch, dass die bösen Figuren in Märchen viel zu oft weiblich sind. Und niemand soll seinen Kindern ausschließlich Märchen vorlesen. Aber die Vorstellung, dass es in Märchen nur um Prinzessinnen geht, kommt davon, weil man, wenn man zu viel Disney guckt, Disney mag ich auch, aber genau wie man nicht nur Märchen lesen soll, darf man nicht nur Disney gucken. Aber ich finde, es ist ein Denkfehler, wenn man Märchen deshalb pauschal ablehnt. Sie sind eigentlich voll von tollen, klugen, tapferen, inspirierenden Frauenfiguren, und die beschäftigen sich mit Hausarbeit genau deswegen, weil es oft das Einzige war, was Frauen machen durften. Sie sind nicht passiv, sie sind gefangen, und in vielen Märchen retten sie sich selbst. Und in manchen fängt die ganze Aktion nur an, wegen eines Fehlers der Hauptfigur. Wer seinen Kindern keine Märchen vorliest, weil er nicht möchte, dass sie Frauen und Hausarbeit in Verbindung bringen, sollte in meinen Augen lieber Conny boykottieren oder The Tiger Who Came to Tea. Bei Märchen kann man den Kindern wenigstens sagen, dass die Frauen damals keine andere Arbeit machen durften. Bei The Tiger Who Came to Tea hat diese arme fucking Hausfrau echt keine einzige Freundin, die sie vielleicht spontan besuchen konnte. Ihre Isolation muss unerträglich sein. Ich liebe Märchen. Ich liebe es, dass durch die harte Arbeit und angeborenen Fähigkeiten oder Tugenden Menschen befreit werden können. Obwohl, es stimmt wirklich, der Prinz hätte Rapunzel einfach eine große Holzleiter bringen sollen. Und wisst ihr noch was? Die Art und Weise, wie man auf Deutsch Märchen beendet, ist eine der schönsten Sätze der Welt. Und bei meiner Heldin Rapunzel und ihrem Prinzen stimmt es noch mehr als bei allen anderen. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Als ich diese Geschichte geschrieben habe, war der Kleine noch kleiner, ne? Und jetzt ist er 3,5, und jetzt ist er richtig in eine Märchenphase. Aber richtig in eine Disney-Märchenphase. Und ich glaube, wegen Lockdown hat er nicht so viel Beeinflussung in der Kita. Oh, das ist Mädchensucker und so, ne? Und wir gucken viele Disney-Sachen an. Ich habe in diesem Buch geschrieben, man soll nicht nur Disney angucken. Aber mein Sohn und ich gucken fast nur Disney an. Ja, und ich finde, man kann auch von dieser Disney-Version der hässlichen, brutalen Märchen, die Märchen sind sehr brutal, ne? Und dann Disney hat eine sehr süß, fast eklig süß Version daraus gemacht, ne? Und trotzdem kann man viel lernen. Wir haben heute Dornröschen geguckt, Sleeping Beauty. Prinz Philipp ist so langweilig, ne? Ich hatte vergessen, wie langweilig er ist. Und ja, der rettet Dornröschen total. Sie ist total passiv. Das ist ein Buch, wo sie total passiv, obwohl auch hier wegen Hausarbeit, prick your finger on the needle of a spinning wheel, wegen Hausarbeit fängt die Geschichte überhaupt an, ne? Also ist nicht nur passive Hausarbeit, sondern dadurch fängt die ganze Geschichte an. Aber sie ist total passiv, aber in der Disney-Version meine ich, die ist total passiv. Ich glaube, im Grimms ist die auch passiv, ne? Da schläft sie 100 Jahre tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, was ich sagen möchte, in der Disney-Version, der Prinz Philipp, der ist genauso langweilig wie die. Ich weiß nicht, warum ich den Film gut finde, weil Aurora und Philipp, die passen zusammen. Die zwei langweiligsten Figuren der Welt. Die sind bestimmt glücklich. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute und sind langweiliger als je. Oh mein Gott, schlimmer als Miss Bingley, Mr. Bingley und Jane Bennett. Oh mein Gott. Okay, das ist meine Geschichte. Und ich liebe Märchen und ich denke, die haben einen schlechteren Ruf, als sie verdient haben. Dankeschön.